Alô, aqui é o William, do Wolfsburg. Queria mandar um abraço para todo mundo da rádio aí. Valeu, abraço. Wölfe Radio, der VfL Podcast mit Lenny Nero. In the complete defense. Brilliant stuff. Oh, it's gone in for the goal of the season. Hallo liebe VfL-Fans, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Wölfe-Radio. Ja, viel zu besprechen über den VfL, viel passiert, drei Unentschieden in Folge. Was heißt das jetzt? Das bespreche ich mit den Jungs von der Wolfscrew. Das sind VfL-Fans, die hauptsächlich auf Instagram aktiv sind. Und dann wird natürlich auch das Spiel gegen Mainz großes Thema sein hier im Wölfe-Radio. Und da spreche ich vom Mainz 05-Fanclub Liebe, Leben, Leidenschaft mit dem Achim Gebauer. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja, jetzt kam wenig im Vorfeld. Eckball kommt rein. Kurze Pfosten, Dichhorst. Köpft ihn raus. Und direkt wieder rein. Der Ball von nochmal. Bebu. Und dann ist es Baumgartner, der den Abspraller da bekommt von Bebu. Einfach abzieht mit rechts. Da war noch einer dran. Das war ja, ich weiß, ja. Musst du nochmal angucken. War es sogar Perwan, der jetzt dran war? Ich glaube ja, oder? Kann das sein, dass Perwan da noch dran war? Ich denke ja. Und wenn er dran war, war es auf jeden Fall eine ganz, ganz starke Parade. Sonst aber hättest du auch Innenpfosten sagen können. Ja, und ob der da dran war, der Paavo Perwan, klasse Paraden, dreimal den Arsch gerettet dem VfL, ja auch völlig zu Recht aus meiner Sicht zum Man of the Match gewählt worden hinterher von den VfL-Fans. Und ja, damit nochmal willkommen hier, habt ihr gerade im Wölferadio, bei Wölferadio Arena live gehört und unserem Gastkommentator, ja, Rolf Fuhrmann, Ex-Guy, der ja hier schon auch zu Gast war und im Interview versprochen hat, dass er mal als Kommentator auftritt im Wölferadio, sein Versprechen jetzt eingelöst hat im Spiel gegen Hoffenheim. Vielen Dank nochmal, Rollo, dass du den Spaß mitgemacht hast. Ja, der war auch ein bisschen ungläubig an dieser Stelle, dass da noch ein Keeper dran sein konnte, aber Perwan, gute Reaktion und ja, damit das Unentschieden noch festgemacht, das dritte in Folge, bisschen schade für uns und die Mannschaft hat sich dann ja auch, ja, leider dann nicht belohnt, sagen wir es mal so. War auch ein schwieriges Spiel, früher Rückstand und dann musstest du eben hinterherlaufen und die ganzen atmosphärischen Umstände, die ja auch eine Rolle gespielt haben, gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Und werden wir natürlich auch das Ganze besprechen, nachher mit meinen Gästen hier. Aber grundsätzlich erst nochmal das dritte Unentschieden, davon natürlich zwei im Heimspiel gegen Paderborn und gegen Hoffenheim, war aus meiner Sicht so, dass man da vielleicht ein bisschen mehr rausholen musste. Das sind die Punkte, die vielleicht dann auch fehlen könnten irgendwann mal. Letztendlich auch schwierige Schiedsrichterentscheidungen dabei gewesen, wenn ich an das Ding in Düsseldorf denke, wo der Ball wahrscheinlich im Aus war, oder jetzt dieses umstrittene Handding von Brekalo, was er da dann hinterher reinmacht. Das sind alles so Punkte. Na, ich hoffe mal, dass dann uns dann die, das Schicksal dann auch mal gewogen ist und dann in anderen Partien uns dann Punkte beschert, wo wir sie vielleicht nicht ganz so verdient gehabt hätten. Aber das nur so erstmal am Rande. Ja, dreimal 1-1, was machen wir damit? VfL immer noch ungeschlagen, aber so richtig zufrieden war da, glaube ich, keiner. Außer Paavo Perwan selber, der natürlich sich gefreut hat. Und ich habe mich auch für ihn gefreut, dass er da eine gute Leistung geboten hat. Und ja, er hat dann das nochmal aus seiner Sicht beschrieben. Und wie gesagt, sehr, sehr sympathisch da, der Mann. Ich bin dafür da, dass ich Bälle halte und wie gesagt, gibt natürlich einem auch immer wieder Selbstvertrauen, wenn Bälle aufs Tor kommen, die man hält. Von dem her kann ich mich nicht beschweren. Ich bin selbstkritisch und wie gesagt, habe kein Problem, das auch zuzugeben und ja, freue mich natürlich, dass ich heute ein paar Bälle halten konnte. Das mit dem selbstkritisch, das bezog sich dann nochmal auf das Tor in Düsseldorf, wo er selber gesagt hat, der war eigentlich haltbar. Und ja, jetzt hat er dann mal so zwei gehalten, die man vielleicht nicht unbedingt halten muss. Oder auch in der ersten Halbzeit, wo dann der Spieler alleine auf ihn fast zuläuft, er lange stehen bleibt und dann rechtzeitig unten ist. Und das Ding entschärft. Natürlich jetzt auch kein starker Abschluss gewesen vom Hoffenheimer. Aber klar, wenn ein Torwart, der holt sich über solche Aktionen dann auch, gerade wenn er die zweite oder die Nummer zwei ist, in der Regel in der Saison, dann holt er sich über solche Aktionen Selbstbewusstsein. Und Paavo hat ja auch letzte Saison schon bewiesen, dass er da uns das einige oder ein oder andere Mal dann auch Spiele retten kann. Bleiben wir erst einmal beim Sportlichen. Ging vor allen Dingen auch um ja, die Art und Weise, wie das Unentschieden zustande gekommen ist. Da hat man sich dann ja auch ja, schwer getan, wieder mal bei Ballbesitz. Hat man aber auch, und das bemängelte Oliver Glasner dann auch hinterher, dass ja, man sich gerade auch viele Ballverluste geleistet hätte und noch ein bisschen unkonzentrierter gewesen sei. Und dass dann man den Gegner es viel zu leicht macht, dann irgendwelche Tore zu schießen. Gut, das Tor selber war jetzt so ein bisschen, ja, möchte ich mal sagen, ein bisschen Glücksschuss, ja, von Rudi. Aber ja, nichtsdestotrotz läuft es dann wieder im Rückstand hinterher und dann sieht es halt doof aus, sagen wir es mal so. Aber klar, ich würde dem Trainer dabei pflichten, da müssen wir ein bisschen besser uns auch positionieren und vielleicht auch das andere oder andere Mal ein bisschen auf Sicherheit spielen, aus meiner Sicht. Also da können wir jetzt nicht hingehen und da immer ja, Harakiri-Fußball vor allem in den letzten Minuten da spielen. Da müssen wir ein bisschen cleverer auch noch agieren und da sind wir aufgefordert, die gesamte Mannschaft da entsprechend weiterzuarbeiten. Aber Oliver Glasner, der war auch so ein bisschen, ich will nicht sagen angefressen nach dem Spiel, aber hat dann mein Kollege, der André Vogt, ihm in der PK noch eine Frage gestellt und die Antwort darauf, die ist auch ganz interessant. Wenn die Bälle gewonnen werden, wird es auch oft gefährlich, aber wie schwer ist das, so diese Kreativität? Und ich glaube, das meinen Sie, wenn Sie sagen, dass es Bereiche gibt, wo es ein bisschen langsam geht, diese Kreativität, diese Genauigkeit im Angriffsspiel hinzubekommen. Gar nicht. Was meinen Sie nicht? Nein, also ich glaube, unser Ausgleich, das war Kreativität pur. Ja? Dynamik über die Seite, dann flacher Ball ins Zentrum mit direkt Spiel, abgelegt, Tiefgang und dann konsequent abgeschlossen. Nein, wir schießen in jedem Spiel Tor oder mehrere Tore. Aber wir spielen zu selten zu null. Ich meine unser Defensivverhalten damit. Ja. Und das ist es, wo wir einfach die Konsequenz, die Verantwortung für die Situation in manchen Phasen des Spiels einfach fehlt. Ja, zwei absolute Wahrheiten drin für mich. Einmal mit das schönste rausgespielte Tor, was ich seit langem gesehen habe beim VfL. Super Alleingang da von Renato Steffen, die Seite runter und dann bombastisch abgelegt und toll abgeschlossen. Einmal von Wout und einmal dann von Admir. Das muss man auch erstmal so hinbekommen. Und das zeigt, wie viel auch fußballerisches Potenzial in der Truppe steckt. Aber, und das ist dann die zweite Wahrheit, Glasner hat natürlich vollkommen recht, Defensivverhalten an der einen oder anderen Stelle, da macht man es dann den Hoffenheimern, die ja, ich will nicht sagen, fast Karo einfach gespielt haben. Da waren viele lange Bälle dabei, einfach nur mal nach vorne geschwagt. Also das war lange nicht mehr das Hoffenheim, das spielstarke Hoffenheim, ja auch ganz viele Leute abgegeben haben, ja auch in der Kreativabteilung. Aber es war lange nicht mehr das Hoffenheim, was man auch so kennt und dass man sich so da einen Punkt erkämpft, ist man jetzt von Hoffenheimer Seite auch nicht so unbedingt gewohnt, aber ja, das war dann folgerichtig und weil wir sie dann noch eingeladen haben, muss man mit Unentschieden auch zufrieden sein. Eigentlich hätte es das Spiel auch noch verlieren können. Hinten raus, da hatten die Hoffenheimer ja doch ein paar klare Chancen. Deswegen auch da, glaube ich, Glasner derjenige, der da auch zu Recht den Finger in die Wunde legt und das dann auch sehr wahrscheinlich sehr klar ansprechen wird innerhalb der Mannschaft und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr nötig. Ja, dann schauen wir auch nochmal auf die Statistik, wie wir es mal so gerne hier tun im Wölferadio. Ja, die Lenny-Serie, da schummel ich heute mal ein bisschen, denn der VfL Wolfsburg hat Punkte geholt und das Spiel nicht verloren, obwohl man nominell weniger gelaufen ist als Hoffenheim. Aber ich lese euch das mal auf hier. 121,52 Kilometer ist der VfL gelaufen. 121,77 ist Hoffenheim gelaufen. Ja, also ganz ehrlich, das ist für mich pari. Deswegen gilt die Lenny-Serie natürlich weiter. Und ja, das, also da ist einer beim Auswechseln ein bisschen weiter gelaufen als der vom VfL. Also da würde ich sagen, das ist schon ausgeglichen. Aber halt eben, man ist auch nicht mehr gelaufen als der Gegner, was vielleicht nötig gewesen wäre, um dann ja vielleicht das ein oder andere nochmal ja, reißen zu können, vor allen Dingen auch dann im Spiel nach vorne. Ansonsten 81% Passquote beim VfL in Ordnung. Und was nicht so in Ordnung war, war die Zweikampfquote. 53% bei Hoffenheim. Gut, die haben tief gestanden. Aber das war für mich so ein Schlüssel zum Punktverlust, möchte ich mal sagen. Da möchte ich mal drei Sachen mit ans Herz legen oder drei Zahlen, und zwar unsere Offensivkräfte. Ab Memedi, der Torschütze, unterwegs gewesen, Zweikampfquote 14%. Ja, da ging quasi gar nichts, wenn er in Zweikampf musste. Dann Josep Brekalo, auch jemand mit 25% Zweikampfquote und ein Wout Weghorst, der sonst überragende Werte hat für einen Stürmer, auch noch mit 36% für einen Stürmer. Ja, im Rahmen möchte ich mal sagen, aber hat auch schon bessere Werte. Also das sind halt so Punkte, der Wout kam wieder natürlich auch wieder über 12 Kilometer Laufleistung, was natürlich Wahnsinn ist in so einem Spiel als Mittelstürmer. Aber diese drei Zahlen, was die Zweikampfwerte angeht, gerade wenn du dann vorne nicht die Möglichkeit hast, dann dich auch mal durchzusetzen, Mann gegen Mann, dann wird es halt schwierig, da Durchschlagskraft zu entwickeln. Und da hat so ein Stückchen weit, glaube ich, dran auch gelegen. Ja, würde aber gerne natürlich auch noch zwei andere Sachen ansprechen und da geht es dann um uns Zuschauer. Nordkurve. Ja, möchte ich natürlich an dieser Stelle auch nochmal drauf eingehen, weil es auch sehr, sehr viel Thema war und ich auch in den vergangenen Tagen da sehr viel drüber diskutiert habe dann auch oder seit Montag in den sozialen Netzwerken, wie das denn auch aufgefasst worden ist mit dem Stimmungsprotest, der da in der ersten Halbzeit stattgefunden hat. Ich beschreibe das einfach mal aus meiner Sicht, weil ich musste ja nicht kommentieren und hatte dann die Möglichkeit, das Spiel an der Nordkurve, aber so quasi in der Ecke, so auf der Gegengeraden, wo die gerade losgeht, zu verfolgen und hatte also sehr guten Blick. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass wir uns gerade, was so die erste Halbzeit angeht, da keinen Gefallen mitgetan haben, da zu schweigen. Genau in dem Moment, wo die Mannschaft dran war, hat man dann auch gemerkt, dass die Unterstützung nötig gewesen wäre, um den Ball oder die Mannschaft dann vielleicht so nach vorne zu treiben, dass er dann vielleicht auch mal hinten reinfällt. Da waren Drangperioden, wo man tatsächlich die Möglichkeit gehabt hätte, mit der entsprechenden Einflussnahme von außen aus meiner Sicht eine positive Beeinflussung herbeizuführen. Man hat gemerkt, und das fand ich eigentlich das Komische bei der ganzen Geschichte, dass dann, weil die aktive Fanszene oder das Stimmungszentrum hauptsächlich geschwiegen hat, dass dann versucht wurde, von anderen Seiten so öfter mal in die Bresche zu springen, dass da geklatscht wurde, dass da einzelne Gesänge angestimmt worden sind. Das war natürlich nicht so laut und so ausreichend, wie es auch hätte sein müssen oder wie man es vielleicht auch gewohnt ist. Kurioserweise, und das verstehe ich nicht, das muss mir vielleicht mal einer erklären, als dann in der zweiten Halbzeit oder auch schon zum Ende der ersten Halbzeit dann jetzt die Anforderungsrufe kamen, gerade auch aus dem Stimmungszentrum, so das berühmte Dreieck da, Singing Area und dann auch direkt hinterm Tor, dass dann die Leute, die vorher ja mitgemacht haben oder die selber versucht haben anzufeuern, dass die dann ruhig waren. Oder sogar die Leute, die vorher dann quasi im Stimmungszentrum geschwiegen haben, dann sogar ausgepfiffen haben, als die wieder angefangen haben zu singen. Und Leute, das muss ich ganz ehrlich gestehen, das verstehe ich nicht. Ich meine, wir sind doch alle der VfL, oder nicht? Wir wollen doch alle, dass unser Verein gewinnt. Aber ich merke da stimmt doch was nicht. Also das kriege ich nicht in meinen Kopf rein. Als ob man sauer gewesen ist auf die, die nicht mitgemacht haben am Anfang. Und dann, als die dann wieder, sag ich mal, angestimmt haben, da hat man gesagt, so, jetzt könnt ihr uns mal, wir machen jetzt nicht mehr mit, die drumherum standen, möchte ich mal sagen, auf den Geraden oder an den Seiten der Nordkurve. Und das müssen wir ganz, ganz schnell abstellen, liebe Freunde, finde ich, weil sonst kommen wir da nicht zurande. Ich will auch gar nicht auf die Sinnhaftigkeit des Protestes eingehen, was das angeht. Da gibt es genug Gründe, wo ich dann auch verstehe, dass man das macht und aufgrund der Großwetterlage, möchte ich mal sagen, jetzt auch nicht einfach sagen kann, da enthalten wir uns mal, weil das hat natürlich auch Strahlkraft von dem, was wir da auch tun. Und es gibt genug Gründe, dass man gegen Montagsspiele auch opponiert und dass man da auch deutlich seine Meinung sagt. Deswegen absolut okay, das auch so zu machen. Aber wenn man das jetzt nur auf dieses Spiel bezieht, glaube ich, haben wir uns da keinen Gefallen getan. Ja, das hat uns vielleicht sogar dann die 2 Punkte gekostet, die wir mehr hätten haben können, weil ich glaube, wenn wir das Tor erzielt hätten in der ersten Halbzeit, hätten wir in der zweiten Halbzeit Hoffenheim dann auseinandergenommen, da hätten wir dann tatsächlich ein schönes Fußballfest gehabt. Das ist nur so ein Gefühl von mir, kann ich natürlich nicht bestätigen, aber das sind so Punkte, die müssen wir auf alle Fälle auch berücksichtigen, wenn wir da in Gänze drüber sprechen. Und die Spieler haben hinterher auch deutlich gesagt, dass es schwierig war, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Ja, natürlich, wenn man den Trainer plötzlich hört schreien und die Mitspieler hört schreien, dann denkt man schon, hey, was ist denn hier los? Aber nehmen wir so. Ne? Aber ich verstehe auch die Fans, dass die weniger Bock haben. Montag 20.30 Uhr ein Spiel zu gucken. Und dann natürlich auch mit der Situation im Stadion, mit dem, ich glaube, wenn 20.000 leise sind, ist wie wenn man auf dem Bolzplatz spielt, war die gleiche Atmosphäre. Gibt es auch welche, die draußen quatschen. Kann es ja verstehen, wenn man Montagabend 20.30 Uhr, speziell für die Leute, die auswärts reisen, irgendwann erwischt es uns auch mal. Ich meine, wenn man dann 400 Kilometer Montagabend fahren muss, hin und zurück 800 Kilometer, das ist schon ein Brett. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schade für jeden Fußball. Ja, Admir Mehmedi und Maximilian Arnold waren das, die sich da auch verständnisvoll geäußert haben auf der einen Seite, aber natürlich auch das bedauert haben, was da in der ersten Halbzeit auch abgelaufen ist von der Atmosphäre her. Also es ist natürlich auch ein schmaler Grat, deswegen, wie gesagt, will ich da auch gar keine großartige Partei ergreifen in die andere Richtung. Es ist halt nur schade in dem Sinne oder sagen wir mal so die Konsequenzen, da müssen wir dann halt damit leben, ja, dass dann halt vielleicht dann auch die Punkte dann fehlen durch solche Aktionen. Ist aber nur eine Hypothese, kann ich ja nicht beweisen, was das angeht. Insgesamt, und Maximilian Arnold hat ja auch gesagt, das war ja die andere große Zuschauerproblematik, die wir hatten, ja, mit den 10.000 Zuschauern in der Europa League, wo wir ja deutschlandweit auf die Fresse gekriegt haben dafür. Aus meiner Sicht auch ein Stück weit unverständlich. Ja, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, oder vor allen Dingen in die Heftigkeit, ja, und in der Art und Weise, wie da die Medienhäme ausgeschüttet worden ist, zum Teil auch in den sozialen Netzwerken, wenn man da so ein bisschen unterwegs war, das ist das eine. Aber natürlich ist es so, und da lehne ich jetzt mich auch nicht ganz so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, wenn der Gegner da Arsenal geheißen hätte, dann wäre die Butze auch irgendwie trotzdem voller gewesen als 10.000 Leute. Also das gibt immer Gründe, warum das so ist in Wolfsburg, aber das gibt uns, und das würde ich auch gerne dann damit auch bei bewenden lassen, weil wir da eh nicht auf einen Nenner oder auf einen grünen Zweig kommen, oder es gibt ja auch nicht die, wahrscheinlich nicht die Antwort, ob wir jetzt da noch mehr Plakate kleben oder ob wir jeden Einzelnen mit der Schrotflinte zu Hause abholen, dass er ins Stadion geht. Keine Ahnung, gibt es wahrscheinlich keine Lösung in dem Zusammenhang, aber dass wir was tun müssen, insgesamt, und da sind wir, glaube ich, alle aufgerufen, was zu tun, jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten, das ist, glaube ich, unstrittig. Sowohl was das Verhalten der Fans untereinander angeht, ich habe gesagt, eben gerade was das Thema Protest angeht, dass da ein bisschen mehr Verständnis auch füreinander da ist, ein bisschen mehr Bewusstsein auch. Ja, und das sind halt, dann gibt es ganz, ganz viele Punkte, die man da auch ja, verbessern kann aus meiner Sicht, ohne mich jetzt hier oder ohne mir hier anmaßen zu wollen, dass ich weiß, wie das geht. Ich habe auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, aber so ist es ja unbefriedigend für alle Seiten offensichtlich. Und ja, das Thema Europa League, auch da, ja, den Appell, da müssen wir auch dran ziehen und dran arbeiten. Und wie gesagt, auch da keinen Lösungsvorschlag, auch keinen konkreten Lösungsvorschlag in dem Zusammenhang. Aber ich weiß, dass da auch die Verantwortlichen da auch ja, versuchen, da Hebel in Bewegung zu setzen, um da ein besseres Ergebnis letztendlich zu erzielen. Weil, und das müssen wir alles abziehen, die Mannschaft hat sich das verdient, dass die Butze da voll ist. Weil die haben das sich erkämpft, die haben sich das erspielt in der vergangenen Saison. Und die haben jetzt auch das Recht, aus meiner Sicht, dann die Früchte zu ernten. Und da sind wir natürlich auch als Fans oder als Zuschauer aufgerufen, dann hinzugehen und die Mannschaft zu unterstützen. Ja, aber die Thematik rund um den VfL Wolfsburg, das bespreche ich jetzt natürlich auch mit meinen ersten Gästen. Ja, und ich habe mir heute wieder eine lustige Gästekombo eingeladen hier ins Wölferradio, mit der ich natürlich die aktuelle Situation beim VfL Wolfsburg besprechen möchte. Und das sind diesmal Jungs, die vor allen Dingen auf Instagram unterwegs sind und dort unter dem Titel Wolfscrew. Und da begrüße ich zuallererst mal den Tim. Grüß dich, Tim. Hi, Lenny. Dann den Richard. Hallo, Lenny. Und den Robin. Grüß euch. Hallo. Ja, bevor wir natürlich auch darauf kommen, Instagram und VfL, und was macht ihr da eigentlich auch? Will ich mit euch natürlich einmal reden, weil ihr ja auch große VfL-Fans seid, über die aktuelle Situation. Jetzt habe ich im Vorgespräch schon ein bisschen thematisiert, ein bisschen auch analysiert, was ja uns jetzt die letzten drei Spiele ja auch beschert hat, zumindest in der Bundesliga mit drei Unentschieden in Folge. Tim, wie schätzt du das ein, die momentane sportliche Situation, auch mit dem Saisonstart zwar immer noch ungeschlagen, aber doch viele Unentschieden jetzt mit dabei. Sind wir im Soll? Ist der VfL im Soll oder geht so? Ja, also ich bin der Meinung, dass die sportliche Leistung eigentlich ganz gut war. Aus den letzten drei Spielen jetzt eigentlich zu wenig Punkte. Obwohl das jetzt ein leichtes Programm war zum Start. Aber naja, man sieht eigentlich schon eine Verbesserung. Wenn man jetzt das erste Spiel nochmal anschaut und dann zum Beispiel in der Europa League, da war es ja eigentlich auch ganz gut. Ich denke mal, wenn sie so weiter dran arbeiten und auch mehr zum Tor hin arbeiten, weil die letzten Spiele waren ja 1-1, nochmal 1-1 in der Bundesliga. Und ja, ich denke, die verbessern sich und das wird dann auch noch erfolgreich, dass der Start nicht ganz so punktlos verläuft. Wie sehen es die anderen? Richard zuerst und dann Robin? Ja, also ich bin da auch der Meinung von Tim. Ich denke, dass wir... Danke, Robin. Wie siehst du das? Nein, Spaß. Richard, sag ruhig. Okay, ja. Also, soll ich jetzt? Okay. Ja, ja, klar, ja, oder? Klar. War nur ein Spaß. Okay. Also ich denke, dass ja, Robin da schon das ganz gut getroffen hat, auch mit seiner Wortwahl. Ich denke, dass der VfL recht gut reingekommen ist und dann aber auch unnötigerweise Punkte liegen gelassen hat. Auch natürlich, wenn man das Spiel in Düsseldorf gesehen hat, war halt auch knapp, das mit dieser Entscheidung, dass der Ball dann aus war oder nicht. Ich denke, der VfL muss jetzt einfach auch daran arbeiten. Gerade was, wie ich finde, was den Ballbesitz auch anbelangt, im Spiel gegen Hoffenheim habe ich es jetzt so empfunden, dass zu häufig und unnötig Bälle verloren gegangen sind. Aber sonst die Offensivaktivitäten haben mir doch recht gut gefallen und auch die Abwehr stand weitestgehend sicher hinten. Robin? Also aus meiner Sicht haben wir zu wenig Punkte mitgenommen. Aus den letzten drei Spielen. Aber letztendlich, also wir haben gut angefangen, gerade auch gegen Köln und Hertha. Aber aus den letzten Spielen, gerade gegen Paderborn und Düsseldorf, hätte man auf jeden Fall drei Punkte mitnehmen müssen. Aber natürlich, wir sind trotzdem noch ungeschlagen, also von daher denke ich mal, dass wir trotzdem mit dem Start zufrieden sein können. Was sind denn die Gründe für dich, Robin, wenn du sagst, wir haben zu wenig mitgenommen? Ich glaube einfach, dass der VfL vor dem Tor nicht zwingend genug agiert. Also wir spielen zwar auch bis zum Tor, das haben wir gerade gegen Hoffenheim, fand ich, hat man das gut gesehen, haben wir uns Aktionen rausgespielt, aber letztendlich war es dann auch gegen Hoffenheim extrem schwer, weil Hoffenheim sich auch extrem reingestellt hat, da letztendlich gute Torchancen zu kreieren. Aber letztendlich, finde ich, sind wir am Abschluss dann nicht zwingend genug geworden. Auch gegen Düsseldorf hat man gesehen, da war dann die zweite Hälfte dann doch recht mau, fand ich. Richard, jetzt haben, also mich haben zum Beispiel schon einige Stimmen erreicht, die wir so eine Befürchtung haben, wie unter Rémy Martin, jetzt da so eine Unentschieden-Serie, dass sie startet. Hast du auch die Befürchtung, dass uns das hinterher dann auch in angesichts des Auftaktprogramms, was ja relativ leicht, vermeintlich leicht schien, dann wieder auf die Füße fallen könnte? Also ich denke nicht, dass der, dass man da jetzt nur irgendwie Angst haben oder eine Befürchtung haben müsste, dass der VfL jetzt nur unentschieden weiterspielt. Ich denke, die Mannschaft hat sich jetzt ganz gut eingestellt aufeinander, hat sich jetzt ja doch gut kennengelernt, wenn man das so sagen kann, in Anführungsstrichen. Ja, die Gegner waren eigentlich, also hätten eigentlich drei Punkte sein müssen. Tatsächlich habe ich es auch prognostiziert bis zum Spiel gegen Leipzig, dass eigentlich drei Punkte überall sein müssen. Ist jetzt nicht so gekommen. Ich denke, da muss man halt beim VfL auch Lehren draus ziehen und daran arbeiten. Ich glaube nicht, dass der VfL jetzt nur unentschieden spielen wird, sondern dass man jetzt auch videotechnisch da gute Analysen machen wird. Und ich glaube, der Oliver Glasner weiß auch, was er jetzt von seiner Mannschaft erwartet und wie er sie auch ideal pushen kann. Tim, für dich eine, ja, irgendeine Form der Befürchtung da, dass sich jetzt so einschleichen könnte, auch im Umfeld, sage ich mal, dass man so ein bisschen, ja, die Erwartungshaltung vielleicht ein Stückchen zu groß sein könnte auch? Ja, also von den Fans, vor einigen Fans könnte vielleicht die Erwartungshaltung zu hoch sein. Also wenn ich mal jetzt im Stadion beim Heimspiel war, da habe ich öfters gehört, dass dort Leute einen Sieg gefordert haben und die Spieler als Sautruppe betiteln, wenn was? Sie mal nur ein Unentschieden spielen. Gibt's ja nicht. Als Sautruppe. Wo sitzt denn du? Im Gästeblock oder was? Ja. Oberrang, leider. Okay, Sautruppe, ah, verstehe, okay. Und von VfL-Fans, ja? Ist ja krass. Ja, da sitzen auch ziemlich viele Pessimisten, also. Kannst du deinen Namen nennen? Öffentliche Bloßstellung im Weltraum. Okay, nee, ist angekommen, klar. Also, aber das heißt, jetzt mal losgelöst davon, pessimistisch gehst du da jetzt doch eher ran oder doch eher nicht pessimistisch? Nee, Nee, ich eher nicht. Also ich glaube, die nächsten Spiele wird sich das bessern und wenn jetzt auch die guten Gegner kommen, das System vom VfL ist ja eher darauf ausgelegt, zu pressen und im Umschaltspiel dann, im schnellen Umschaltspiel dann die Tore zu erzielen. Und bei besseren Gegnern funktioniert das halt ja einfach eher als bei Gegnern wie Düsseldorf oder Paderborn. Ja, ich habe spaßeshalber immer gesagt, das System ist total super, wenn wir führen. Aber wenn wir das Spiel machen müssen, ja, ist es doof. Tim, siehst du das genauso? Ja, genau. Also man hat ja irgendwie gesehen, gegen Paderborn und Düsseldorf war ja eigentlich mehr Ballbesitz auf unserer Seite und da hat es ja nie funktioniert, viele Torchancen zu kreieren. Und das war zum Beispiel gegen Hoffenheim, war schon ein bisschen besser. Die haben zwar auch wenig Ballaktion nach vorne gehabt, die Hoffenheimer, aber ja, die eine oder andere Torchance hatten wir dann ja doch und zwei Tore haben wir ja auch noch erzielt, die dann aberkannt wurden, vom Schiedsrichter noch. Ja, das wird sich verbessern, denke ich mal. Robin, für dich das System, wenn du jetzt mal so eine kleine Zwischenbilanz ziehen müsstest, ist das gelungen, die Systemumstellung beim VfL oder eher nicht? Also ich finde, in die Offensive kann man das System wirklich gut spielen, aber was mich immer so ein bisschen zusammenzucken lässt, ist, wenn dann mal wieder zwei, drei Gegenspieler hinten vollkommen frei stehen. Ich finde, die Dreierkette funktioniert beim VfL einfach nicht so gut. Die Innenverteidiger machen zwar ihren Job ganz gut, aber mit der Viererkette hat mir der VfL letztes Jahr hinten trotzdem defensiver besser gefallen, muss ich sagen. Richard, du Fan von der Dreierkette oder doch lieber Viererkette? Also im Offensivspiel ist natürlich die Dreierkette, wenn man jetzt wirklich nur offensiv spielt, sehr von Vorteil, aber in der Defensive hat, wie beiden auch schon gesagt haben, das auch ein bisschen gehapert. Ich glaube, Roussillon hat das damals ganz gut ausgedrückt, dass er gesagt hat, dass er noch Zeit braucht, um sich an diesem System wohlzuführen, weil er spielt ja jetzt in dieser Vierer-Mittelfeld-Kette und das ist halt auch nicht so das System, was er sich, glaube ich, so vorstellt. Da fühlt er sich wahrscheinlich nicht wohl. Also als Absicherung für das gesamte Spiel ist, glaube ich, eine Viererkette von wesentlich größerer Bedeutung oder hat mehr Erfolg, sage ich jetzt mal. Ja gut, jetzt musste Roussillon sicher oder konnte Anschauungsunterricht nehmen, wie das System auszusehen hat, nämlich von außen, weil er ja gar nicht mitgespielt hat gegen Hoffenheim. Ja, ja. Aber gut, also ich höre da so ein bisschen raus, insgesamt müssen wir noch ein bisschen abwarten und ein bisschen Zeit da vergehen lassen, dass die Mannschaft das noch ein bisschen mehr verinnerlicht. Ich würde gerne einmal aber auch noch auf das andere große Thema kommen, was den VfL in den vergangenen Tagen umgetrieben hat, und zwar das Thema Zuschauerthematik. Da haben wir ja nach dem Europa-League-Spiel deutschlandweit für auf die Fresse gekriegt für 10.000 Zuschauer. Jetzt hatten wir dann im Hoffenheim-Spiel aufgrund des Montagsspiels dann einen Stimmungsprotest von Teilen der aktiven Fanszene. Da wurde erst in der zweiten Halbzeit wieder supportet. Wie habt ihr die ganze Diskussion wahrgenommen? Richard, vielleicht als erstes nochmal. Ja, natürlich, man hat es mitbekommen, vor allem auch durch diese Satire-Instagram-Seiten, die sich dann darüber, wie du schon gesagt hast, lustig gemacht haben. Ja, also ich verstehe es nicht, warum so wenig Fans, jetzt gerade auch bei jetzt mal Europa League spezialisiert, warum da so wenig Fans kommen. Ich meine, Guy Lavogui und Roussillon haben gesagt, ja, wir haben uns jetzt letztes Jahr so angestrengt, dass wir in der Europa League spielen und jetzt kommt einfach keiner. Ich meine, ich sehe das genauso und ich verstehe es halt einfach nicht. Bei mir liegt es daran, dass ich nicht aus sowas bekomme. Wenn ich aus sowas bekommen würde, würde ich natürlich zu jedem Heimspiel auch hingehen. Also ich finde es halt echt schade für den Verein, für die Spieler und das, ja, finde ich einfach nicht gut. Das Stadion müsste eigentlich immer rappelvoll sein. Kann auch sein, dass es jetzt an den Gegnern liegt, dass die jetzt nicht so der Brüller sind, aber darauf sollte es eigentlich nicht ankommen. Es sollte eigentlich darauf ankommen, dass man die Mannschaft supportet, unterstützt und auch vor allem in dieser Situation immer hinter der Mannschaft steht. Robin? Das mit dem Boykott, keine Ahnung, okay, dann mach erstmal einen weiter an Robin. Ja. Ja, also ich schließe mich mit Richard an, ich finde es total enttäuschend. Also wir haben 2-3 Jahre dafür gekämpft, dass wir endlich wieder in Europa spielen und dann kommen gegen Alexandria gerade mal 10.000 Zuschauer, was ich echt erschreckend fand und auch beschämend. weil letztendlich viele haben es ja auf die Ticketpreise geschoben, was ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Ich meine, so viele großartige Gegner gibt es in der Europa League nun auch wieder nicht. Klar, man hat Mannschaften wie Feyenoord oder Arsenal mit drin. Aber letztendlich, wenn ich Europa sehen will, ist es mir letztendlich egal, ob Alexandria kommt oder Arsenal. Und dann hätte ich mir halt zum Beispiel auch das Überraschungspaket vom VfL besorgen können, um letztendlich die Spiele deutlich günstiger zu sehen. Ja, die Preise gegen Alexandria waren schon für den Gegner recht teuer, aber trotzdem, das darf letztendlich eigentlich keine Ausrede sein, warum dann nur 10.000 Zuschauer da sind. Klar, es ist ein Donnerstagabend, viele Schichtarbeiter von VW, ich komme auch nicht aus Wolfsburg, war deswegen auch nicht da. Aber ich finde schon, dass man in einer Stadt wie Wolfsburg mit 120.000 Einwohnern schon mehr als 10.000 Zuschauer ins Stadion bekommen sollte, auch an einem Donnerstag. Richard, da wollte ich dich eben nicht unterbrechen, dann sag doch mal, was du meintest zu den Stimmungsprotesten. Ja, Dankeschön. Ja, ich fand's ehrlich gesagt unnötig, wenn man jetzt mal guckt, die Montagsspiele werden sowieso abgeschafft. Klar, wenn jetzt das noch so entschieden wäre, dass die Montagsspiele fortgesetzt werden, hätte man es verstehen können, aber im Endeffekt bringt ja so ein Stimmungsboykott auch nicht wirklich viel. Ich meine, also ich kann es teils verstehen, teils auch nicht verstehen. Ich finde es halt einfach schade, auch für die, wie gesagt, für die Spieler, wenn die dann keinen Support bekommen und es einfach still ist im Stadion und man sogar die Trainerstimmen bei The Zone hören konnte. Fand ich jetzt schon ein bisschen komisch. Ist halt auch ein bisschen beängstigend, wenn es halt so still im Stadion ist. Und ja. Tim, deine Meinung zur Zuschauerthematik? Ja, die Zuschauerthematik ist ja irgendwie immer eine Wissenschaft für sich beim VfL. Donnerstagabend in der Europa League kam jetzt irgendwie um 21 Uhr 10.000. Am Montag waren es dann in der Bundesliga 20.000. Ob das jetzt daran liegt, dass irgendwie mehr Leute eine Dauerkarte haben und sich die Leute dann keine Karte fürs Europa League Spiel geholt haben. Oder weil das jetzt vielleicht ein bisschen später war am Donnerstag. Kann es jetzt auch verstehen, um 21 Uhr, wenn da ein Spiel angepfiffen wird, dann kommen nicht so viele wie um 18 Uhr. Und unsere anderen Europa League Spiele sind ja auch alle um 21 Uhr zu Hause. Woran das jetzt genau liegt, wieso die nicht kommen, weiß ich nicht. Zu dem Boykott, da finde ich es eigentlich angemessen von der Fanszene, so einen Boykott in der ersten Halbzeit zu machen, um auch mal den Verantwortlichen zu zeigen, dass ohne Fans Fußball langweilig ist oder halt nicht so spannend wie normal. Die werden jetzt halt abgeschafft, die Montagsspiele, aber dann auch mal mit so einem Boykott zu zeigen, dass die Verantwortlichen nicht auf irgendeine andere Idee kommen sollten, sowas Ähnliches nochmal zu machen, das fand ich eigentlich ganz sinnvoll. Und so viele Montagsspiele haben wir ja auch nicht, dass der Boykott jetzt irgendwie öfters auftreten wird. Jetzt kommt ihr, habt ihr ja gesagt, alle drei nicht aus Wolfsburg, sondern aus Sachsen-Anhalt, soweit ich das weiß. Geht mal von euch persönlich aus. Du kommst, Tim? Ich komme aus der Nähe von Wolfsburg. Ach gut, na gut, alles klar. Dann die beiden Kompagnone sozusagen aus Sachsen-Anhalt. Sag ich doch mal, was müsste denn passieren, dass ihr auch zu so einem Europa-League-Spiel dann anreisen könnt? Also jetzt mal, also ist das eine rein individuelle Geschichte oder gibt es etwas, was man strukturell vielleicht machen könnte, dass man vielleicht auch aus dem Umland mehr Leute dann zieht? Also wenn ich mir jetzt mal das Recht nehme anzufangen. Ich bin auch Schüler, bin gerade mitten in der Abiturphase und da kann ich es mir einfach nicht leisten, an einem Donnerstagabend um 21 Uhr 2 Stunden hin und 2 Stunden zurück zu reisen. Da sehe ich das Problem nicht mal unbedingt, weder beim VfL noch bei der UEFA. Ja, so ein 18 Uhr Anstoß würde es da vielleicht schon eher tun, aber Donnerstag mitten in der Woche ist es, glaube ich, also bei mir eher das individuelle Problem. Richard? Ja, kann ich Robin weitestgehend zustimmen. Also für mich liegt es ganz klar an der Zeit, wenn es jetzt meinetwegen, wie er gesagt hat, 18 Uhr wäre, dann hätte ich damit wirklich kein Problem. Ich meine, ich bin noch deutlich näher dran als Robin. Ich wohne nur 90 Kilometer weg von Wolfsburg. setze mich in den Zug und bin dann da. Also das kriegst du in einer halben Stunde hin. Also das wäre jetzt nicht das Problem. Für mich liegt es halt einfach nur an der Zeit. Und klar, man ist halt manchmal auch anders verplant irgendwie. Und auf deine Frage mal zurückzukommen, wie man vielleicht mehr Fans anlocken könnte, in Anführungsstriche, wäre vielleicht, dass man auch mehr Präsenz nochmal zeigt, gerade auch so bei Social-Media-Sachen, was ja auch unser eigentlich ursprüngliches Thema ist, dass man vielleicht noch mal so Rabatte macht, dass man die Tickets vielleicht sogar günstiger macht, aber weiß ich nicht, wie man, also bei mir, wie gesagt, auch nur das individuelle Problem. Genau, bevor wir auf Social Media natürlich gleich kommen, wollte ich Robin aber nochmal hören, der ja am weitesten weg wohnt. Wie viele Kilometer hast du Anreise? Ungefähr 180, also das Doppelte von Richard. Das ist ordentlich. Was müsste man denn tun, damit das funktioniert? Oder kann man überhaupt was tun? Auf den VfL jetzt bezogen, oder? Ja, genau. Also generell, ich rede jetzt vom Strukturellen oder so, weil du weißt, dass der VfL spielt, du kennst die Anstoßzeiten und du weißt, wie viele Kilometer du fahren musst. So, jetzt die Frage, liegt es jetzt außer daran, dass du aus irgendwelchen individuellen Gründen nicht kannst, wie jedem das passiert, oder gibt es irgendwas, wo du sagst, da könnte man was verbessern, auch um weitere Fans wie dich, die ein bisschen weiter weg sind, vielleicht auch anzulocken? Also auf jeden Fall die Anschlusszeiten, das ist ganz klar. Also es macht dann doch einen Unterschied, ob es 18 Uhr losgeht oder erst 21 Uhr, wo ich dann weiß, dass ich, wenn vielleicht 23 Uhr, wenn ich aus dem Stadion raus bin, dann bin ich vielleicht, wenn ich Glück habe, um 1:30 zu Hause. Wenn ich dann am nächsten Morgen um 6:30 wieder aufstehen muss, macht es das natürlich schon nicht einfach. Da wäre natürlich eine Anschlusszeit eher günstiger. Ich kann es aber auch verstehen, dass die europäischen Wettbewerbe nun mal abends gespielt werden. Da sehe ich dann eher den Punkt, gerade bei den Bundesligaspielen, zum Beispiel am Freitag 20.30 Uhr ist da unbedingt die Anschlusszeit notwendig. Oder halt die Montagsspiele wie gegen Hoffenheim, was sich aus meiner Sicht dann für Leute, die weiter weg wohnen und extra anreisen müssen, dann auch irgendwie nicht lohnt. Und da präferiere ich dann ganz klar die Samstagsanschlussdaten oder auch Sonntag 15:30, weil sich das einfach logistisch besser macht. Okay, ist angekommen. Dann würde ich gerne nochmal mit euch zum Ende hin sprechen über das, was ihr da so treibt. Also wie gesagt, VfL-Fans auf Instagram, die da unterwegs sind, da seid ihr sehr aktiv. Postet euch quasi in Wolf, um mal ein lustiges Wortspiel zu bemühen. Richard, du hast eben gerade schon mal so ein bisschen angesetzt. Kannst du mal ein bisschen erklären, ihr seid die Wolfscrew. Ich würde es jetzt mal weitestgehend umschreiben, so dass man da als VfL-Fan sich zu einer anführungsstrichen Gruppe zusammengeschlossen hat, die dann ja sehr aktiv ist auf Instagram. Aber vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen genauer ausführen. Ja, hast du eigentlich schon super erklärt. Wir sind halt die drei größten Seiten mit in der Wolfsburg-Community, und wir haben uns dann halt vor einem Jahr zusammengeschlossen und haben dann gesagt, so, yo, wir wollen einfach mehr Fans und vor allem jüngere Fans erreichen auch, und wir haben ja auch eine entsprechende Reichweite. Ich allein mit meinem 751 Abonnenten erreiche irgendwie mit einem Post fast 2000 Leute. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, da wird es ja deutlich mehr sein. Und wir machen jetzt so ein bisschen was der VfL nicht macht. Der VfL spezialisiert sich ja so ein bisschen darauf, die erwachsenen, etwas älteren Fans zu erreichen, wenn man das mal so sagen kann. Und wir sind halt mehr so darauf getrimmt, auch junge Leute gerade nochmal ein bisschen aufzuklären, in Anführungsstrichen, ein bisschen extra Feed noch zu geben. Und damit sind wir einfach entschieden, uns zusammenzuschließen und einfach auch gemeinsame Projekte wie eine gemeinsame Aufstellung aus den letzten 10 Jahren mal zu entwickeln mit den Fans. Also wir sind im engen Austausch mit den Fans und freuen uns natürlich auch über jede Diskussion unter den Posts. Tim, wie ist da so die Resonanz, was ihr da auch erfahrt mit dem, was ihr da macht? Ja, eigentlich ganz gut. Wir hatten ja gemeinsame Projekte schon zusammen, wie die Traumelf zum Beispiel. Da konnten die Abonnenten ihre eigene VfL-Elf wählen, die besten Spieler auf der jeweiligen Position. Und ich glaube, das macht den Abonnenten schon viel Spaß, da dann ja selbst interaktiv zu werden und so eine eigene Elf aufzustellen. Wir haben auch schon mal zu politischen Themen aufgerufen, wie zum Beispiel zur Europawahl. Haben wir zur Wahl aufgerufen. Und ich denke mal, dass wenn wir da mehrere solcher Projekte machen, wird das auch mehr, ja, mehr Fans näher an den Verein bringen ja, und ihn interessanter wirken lassen. Robin, was ist für dich so die Motivation, da auch da deine Zeit zu investieren? Ich meine, das ist ja wahrscheinlich dann auch nicht selbstverständlich, wenn man da so aktiv ist und ihr es ja auch quasi jetzt organisiert macht, möchte ich mal sagen. Ja, also im Vordergrund steht natürlich immer noch der Spaß. Also mir macht es einfach Spaß, News, Ergebnisse, auch eigene Meinungen zum Teil über VfL-Themen oder auch Fußball-Themen allgemein einfach mit Leuten zu teilen und sich die Meinung einzuholen, wie es da so aussieht bei den ja, größtenteils VfL-Fans auf unseren Seiten. Ja, aber letztendlich auch, ja, vielleicht auch dem VfL zu zeigen, dass da noch mehr geht als drei Instagram-Posts am Spieltag und eine schöne Live-Story. Dass man aus dem ganzen Social-Media-Ding gerade auch auf Instagram einfach noch ein bisschen mehr rausholen kann, wenn man ein bisschen mehr zusammenarbeitet. Vielleicht auch mal mit uns, dann mit der Community und da mal so ein bisschen genauer reinhört, was vielleicht auch die Fans tatsächlich so denken. Wie findet man denn euch? Also jetzt außer, dass man, wenn man Wolfs Crew eingibt bei Instagram, dass man da auf euch stößt, aber wer seid ihr denn? Sagen wir es mal so, einfach mal hintereinander weg. Robin, vielleicht fängst du nochmal an. Ja, also meine Seite heißt VfL-Wolfsburg-Fans. So findet man mich natürlich am leichtesten, aber natürlich auch, wenn man nach dem Stichwort Wolfs Crew sucht oder einfach mit gängigen VfL-Hashtags, die ich auch in meinen Bildern verwende. Ja, und ansonsten, ja, einfach mal nach dem Namen suchen bei Instagram. Richard? Ja, ich bin auf Instagram, heiße ich wolfsrudel.de und mich findet man halt auch unter dem Hashtag einfach nur Wolfsrudel. Da wird man dann wahrscheinlich meine Bilder sehen oder halt auch, wie Robin schon gesagt hat, Wolfscrew. Sonst halt auch auf Discord vertreten. Da glaube aber nicht, dass man da auch speziell suchen kann. Sonst halt über unsere gemeinsamen Hashtags und ja. Und last but not least, der liebe Tim. Ja, ich habe fast denselben Namen wie Robin, nur mit einem Punkt, also VfL.Wolfsburg-Fans. Und ja, da kann man mich finden und natürlich auch unter dem Hashtag Wolfscrew. Ja, und weil Richard das vorhin gesagt hat, dass er so um die 2000 Leute erreicht, wie viel erreichst du? Weil du hast, glaube ich, die höchste Followerschaft, wie ich das hier gesehen habe. Ja, ich habe 8300 Abonnenten. Wie viel ich erreiche, das ist jetzt immer von Post zu Post unterschiedlich. Zum Beispiel vom letzten nur 1500. Aber das ist dann halt, wenn der VfL ein Spiel gewinnt, dann sind das auch mal irgendwie über 15.000. Ja, das ist eine ganz schöne Reichweite und es ist auch super, dass ihr euch da engagiert und vor allen Dingen auch ganz viele junge Fans, die ja hauptsächlich auf Instagram unterwegs sind mittlerweile, dass ihr die da auch abholen wollt. Und finde ich eine feine Sache. Hab jetzt auch ein bisschen Werbung gemacht für euch, wer mag. Ich bin da ja auch mit so ein bisschen beteiligt und werde auch immer dann auch schön weiterleiten und liken das Ganze. Also wer sich interessiert von den VfL-Fans und viel auf Instagram unterwegs ist, der kommt an der Wolfscrew nicht vorbei, würde ich mal sagen. Richtig. Ja. Sehr schön. Ich glaube, das können wir so unterschreiben. Sehr schön. Und dann muss ich mich wieder selbst loben für mein ganz tolles Schlusswort, was ich hier an dieser Stelle dann gesprochen habe. Und bedanke mich bei meinen Gästen heute. Und das waren die Jungs von der Wolfscrew, VfL-Fans, die auf Instagram unterwegs sind hauptsächlich. Und das war zum einen der Tim. Ja, danke, Lenny. Der Richard. Vielen Dank fürs Gespräch. Und der Robin. Ja, wir haben, glaube ich, zu danken. Dankeschön. Kurzpassspiel. Ja, Riesenaufregung natürlich um die Äußerungen von Uli Hoeneß im Streit um die Nationaltorwartsposition, neuer Ter Stegen und so weiter und so fort. Ja, und nach der Hoeneßschen Abrechnung im Streit hat der Uli sogar jetzt natürlich erste Konsequenzen gezogen. So stand Manuel Neuer gegen den 1. FC Köln im Tor beim deutlichen Sieg der Bayern. Ja, und Marc-André Ter Stegen, der war noch nicht mal im Kader. ebenfalls ganz interessant, war ja die Wahl zum Weltfußballer. Messi ist ja wieder geworden, Klopp Welttrainer, bla bla bla. Und dann wurde ja hinterher auch veröffentlicht, welche Topspieler wie für wen gestimmt haben. Das war auch ganz interessant. Und Julian Draxler, der hat auch abgestimmt. Und zwar hat er gestimmt auf Platz 3 für Julian Draxler, auf Platz 2 für Julian Draxler und auf Platz 1 hat Julian Draxler gestimmt, klar, für Julian Draxler. Ja, und dann wissen wir ja noch, dass der OGC Nizza zu Gast war zum Vorbereitungsspiel vor der Saison beim VfL Wolfsburg. Da gibt es jetzt eine ganz bittere Geschichte, nämlich von Kaspar Dolberg, der spielt da. Und dem wurde aus der Kabine eine Uhr geklaut. 70.000 Euro war die wert, ja. Und in der eigenen Kabine ist offensichtlich ein Langfinger unterwegs gewesen. Wie das nur sein kann, da rätseln die jetzt in Frankreich. Ja, eine Uhr für 70.000 Euro oder wie man bei FC Bayern München sagen würde, Weihnachtsgeschenk für Kalle. Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferadio, das spiele ich heute natürlich auch wieder mit einem Vertreter des kommenden Gegners, FSV Mainz 05. Und das ist vom Mainz 05 Fanclub Liebe, Leben, Leidenschaft, der Achim Gebauer. Grüß dich, Achim. Hallo Lenny, grüß dich auch. Ja, ein Sieg, 4 Niederlagen. Geht schon die Abstiegsangst um in Mainz? In den sozialen Medien ja. Bei uns eingefleischten Fans weniger. Wir sind noch ganz relaxed. Woher nimmst du diese Relaxedheit, sagen wir es mal so? Naja, letztendlich muss man ja mal gucken, gegen wen wir bis jetzt verloren haben. Ja. Und natürlich läuft nicht alles rund. Aber es ist noch keine, man muss noch keine Angst haben. Ich sag mal, unsere Spiele kommen noch mit den Gegnern, mit denen wir uns messen müssen, wie Düsseldorf, Paderborn, Köln. Und dann schauen wir mal, wie wir dann da stehen. Das klingt tatsächlich noch sehr entspannt. Zuletzt gab es ja ein knappes 1:2 gegen Schalke. Wie ordnest du da Leistung und Ergebnis in diesem Spiel, aber auch in denen davor ein? Du hast ja schon gesagt, das waren eigentlich nicht eure Spiele, weil die Gegner auch so schwer waren. Ja, also was momentan überhaupt nicht zu greifen ist, ist halt diese Einbrüche in den ersten Spielen, ja, Pokalspiele und gerade die ersten drei Meisterschaftsspiele nach den Rückständen. Das kann man sich irgendwie gar nicht erklären, was da los war in der Psyche. Keine Ahnung. Ganz schwierig. Ich denke, taktisch haben sie auf Schalke sehr gut gespielt. War mit Sicherheit auch mehr drin. Ein Punkt, denke ich, mindestens. Von daher sind wir jetzt ganz optimistisch, dass wir in das nächste Heimspiel vielleicht ein bisschen besser reingehen können und die Serie der Unentschieden endlich mal reisen lassen können. Ja, um das nochmal zusammenzufassen, also die ersten Gegner in der Liga waren unter anderem Gladbach, Bayern, ne, Schalke. Freiburg haben wir salopp gesagt, das zurückbekommen, was wir in der letzten Saison an Glück hatten im Heimspiel, ja, wo Freiburg klar überlegen war, aber 5 Buden bekommen hat von uns. Und die nicht wussten, warum sie das Spiel verloren haben. So ging es uns halt jetzt mal in Freiburg. Also von daher, Spiel in Freiburg kannst du immer verlieren. Du hast das Pokalspiel ja auch angesprochen, das Pfalz-Derby gegen Lautern. Hat das vielleicht sogar einen psychologischen Knacks gegeben für so eine Saison? Ob das für die ganze Saison wirkt, glaube ich nicht. Aber bestimmt für den Start war das schon so, weil die Euphorie auf dieses Spiel war schon relativ groß. Und ich sag mal, von der Fanbase her hat man auch versucht, die Mannschaft darauf einzuschwören, was das halt für die Fans bedeutet, in Lautern zu spielen. Und dann letztendlich mit so einer Leistung vom Platz zu gehen, war halt nicht berauschend. Und über das, was dann auf den Rängen passiert ist, schweigen wir mal lieber. Ja, machen wir gerne an dieser Stelle. Geht mich auch als Wolfsburger nichts an. Ja, ich glaube, die Szene muss das selbst aufarbeiten, was da gelaufen ist. Und da sind sie auch selbstkritisch genug. Jetzt ist aber so, wenn man sich so die Stimmung generell anschaut, dann scheint es ja nicht zum Besten insgesamt zu stehen bei Mainz 05. Ist auch jetzt von irgendwie, ein bisschen Disput im Training Rede gewesen oder von Zoff, wo dann sich dann die Spieler nicht grün waren, beziehungsweise der Trainer dann auch mal ein bisschen lauter werden musste. Wie würdest du das einschätzen? Also das klingt so, als wäre da doch ein bisschen was los in Mainz, sagen wir es mal so, im negativen Sinne. Nee, also ich glaube, da wird halt viel drumherum gesprochen. Die Basis stimmt einfach. Auch, sagen wir, innerhalb Mannschaft, Trainerteam, Vorstand und letztendlich auch in der Fanszene. Also man weiß, wo man herkommt, wo man hin will und da wird auch vieles von außen reingetragen. Das heißt, die Frage nach einer Trainerdiskussion in Mainz trotz des schlechten Auftakts kann ich mir sparen? Ja, definitiv. Das ist halt, klar gibt es welche, die die Trainerfrage stellen, seit Lazarov, sage ich mal, Cheftrainer ist, aber letztendlich ist da alles ruhig. Jetzt kommt der VfL Wolfsburg mit 3 Unentschieden im Gepäck. Und ich habe natürlich mal vorher geschaut in der Vorbereitung. 6 von 7 Spielen gegen Mainz, die letzten 6 von 7 Spielen gegen Mainz, gingen auch unentschieden aus. Da wissen wir ja schon, wie es ausgeht, oder? Ja, eigentlich können wir so sparen, ja, genau. Und 1-1 oder 0-0. Ach nein, bitte nicht. ja, wird ganz spannend. Ich meine, letztendlich kommt ihr ja trotzdem mit einer Serie, kein Spiel verloren bis jetzt, kein Pflichtspiel. Und daher bin ich jetzt mal ein bisschen ketzerig. Könnt ihr ja mal eure Serie reisen in Mainz und wir könnten mal einen Heimsieg einfahren. Ja, wird natürlich nicht passieren. aber lass mal bei euch nochmal auf die Mannschaft gucken. Wenn du sagst, eigentlich stimmt die, also das Grund, so die Grundtugenden stimmen, sagen wir es mal so, auch die Grundstimmung. Wenn du jetzt aber mal ein paar Spieler rausheben solltest, auch für die Wolfsburger Hörer jetzt hier, die Mainz vielleicht nicht so besonders verfolgen, wer muss denn bei euch da jetzt auch vorangehen in so einer Phase? Ich sag mal, vor allem müsste halt Latza vorne weggehen, der ja jetzt als Kapitän da steht und entsprechend halt auch die Mannschaft mitpushen. Das wäre halt schon ganz wichtig. Und man muss halt mal gucken, wer halt von den Neuen halt nochmal in diese Rolle halt mit reingehen kann. Das ist halt momentan ein bisschen schwierig. Bell ist verletzt, ja, der vielleicht noch von außen noch ein bisschen mehr mit reinbringen könnte als Ex-Kapitän. Ja, könnte ein bisschen mehr sein, ja, aber muss man mal schauen. Kunde Ballon wäre so einer, den ich sehen würde, aber vielleicht traut er sich noch dazu, da ein bisschen lauter zu werden. Welche Erwartungen hast du denn dann ans Spiel? Also wie tritt Mainz auf? Ich muss gestehen, habe jetzt wenig gesehen und vielleicht waren die Spiele auch nicht so repräsentativ, aber welchen Spielstil, also außer dass sehr körperbetont wahrscheinlich auch werden wird wieder, Was denkst du für Erwartungen ans Spiel? Ich denke, dass man sehr taktisch diszipliniert in das Spiel gehen wird und versucht auf jeden Fall die Null hinten stehen zu haben und dann eben vorne die eine oder andere gute Situation herauszuspielen, aber halt kein Hauruck-Fußball, den erwarte ich nicht. Ja, das klingt so nach einer schweren Aufgabe wie für uns gegen Paderborn oder Düsseldorf oder Hoffenheim hat ja nach dem frühen Tor auch eher gemauert als aggressiv nach vorne gespielt. Das könnte also schwer werden. Wenn du die Entwicklung anschaust aus der Entfernung in Wolfsburg, was ist dir da besonders aufgefallen? Naja, also interessant finde ich, sage ich mal, euren Sturm mit Weghorst und Brekalo. Da denke ich, da entwickelt sich was. Das sieht für mich ganz gut aus. Und insgesamt finde ich, ist bei euch halt auch Ruhe eingekehrt, was sich positiv auswirkt. Also ich war vor allen Dingen auch, jetzt sage ich mal nach in der letzten Saison, dass das so ausging mit Labbadia und so weiter, fand ich ganz gut und habe einen guten Nachfolger gefunden mit dem Glasner und es scheint ja in die richtige Richtung zu gehen. Ja, das hoffen wir letztendlich auch. Dann sag doch abschließend nochmal, ja, also Unentschieden darfst du jetzt nicht tippen, aber was tippst du denn, wie das Spiel ausgeht, Samstag? Ganz schwierig. Also ich habe für mich 3-1 Heimsieg getippt. Wer soll denn da die Tore machen bei euch? Ja, Quaison. Gut, also ich merke, der Mainzer Optimist ist noch nicht verflogen letztendlich. Nein, ist er nicht. Ja, aber natürlich, es wird schwer. Es hängt wahrscheinlich auch viel von der Anfangsphase ab im Spiel. Wenn wir ein frühes Tor machen sollten, dann denke ich, ist das Stadion da und dann kann sich da auch wieder eine gewisse Euphorie auf dem Platz niederschlagen. Ne? Gut, mit frühen Rückständen kennen wir uns ja aus, beziehungsweise in den letzten drei Spielen war es ja auch so, dass wir dann im Rückstand hinterherlaufen mussten. Am Ende kam immer noch ein Punkt raus, aber wir haben uns natürlich schwer getan bei Ballbesitz. Ja, wir müssen ja vorlegen, weil wir haben das Problem ja hinten raus in der letzten Viertelstunde, dass wir unsere Gegentore kassieren. Und da ist der VfL wieder stark, das spricht natürlich dann wieder für einen klaren Auswärtssieg am Ende. Ja, vom Papier her gebe ich dir da recht, ja. Sagt Achim Gebauer vom Mainz 05 Fanclub, Liebe, Leben, Leidenschaft, und ich danke dir für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Heute mal wieder ein Klassiker. Zwei Eintracht Braunschweig-Fans spielen Mensch, ärgere dich nicht. Plötzlich ruft der eine Schachmatt, darauf der andere: Hä? Seit wann gibt's denn bei Halmer Elfmeter? Fan-Infos. Ja, und da gibt es erstmal einen satten Glückwunsch an unsere Frauen. Die haben nämlich in der Champions League im 16-Final-Rückspiel Vertreter aus dem Kosovo, Mitrovica, mit 5:0 geschlagen. War eigentlich schon im Hinspiel alles klar. 10:0 ist das ausgegangen. Also alles cool, dann auch im Rückspiel. Und am Sonntag, 29. September, da ist dann um 14 Uhr, da geht es dann um Punkte gegen den Aufsteiger FFUSV Jena. Dann gab es ein neues Fotoshooting. VfL-Profis haben da ein Mannschaftsfoto nochmal neu geknipst, weil am Anfang, da hat noch ein Wölfe-Quartett gefehlt. Jetzt wurde danach geschossen, in Anführungsstrichen. Und ja, das gibt es dann in den kommenden Tagen für die Wölfe-Fans zum Download. Muss man mal ein bisschen auf die Homepage gucken und dann gibt es das neue, frische Mannschaftsfoto. Und dann habe ich noch eine schöne Aktion entdeckt vom VfL-Fanclub Schlemmerbrüder. Die bieten ja immer ganz viele Fahrten auch an. Jetzt haben sie eine ganz andere Aktion gemacht, nämlich der Jugendfeuerwehr Fallersleben haben sie Eintrittskarten spendiert fürs kommende Heimspiel gegen Union Berlin. Finde ich eine schöne Sache, dass dann auch die Fanclubs da an die denken, die ja auch mal um unsere Sicherheit besorgt sind und dann auch ja häufig Dienst schieben müssen, wenn ja der VfL im Einsatz ist. Und deswegen dann vielleicht nicht immer hingehen können und deswegen jetzt da mal das zu würdigen und dann der Jugendfeuerwehr da mal ein paar Karten zukommen zu lassen. Schöne Aktion. Wenn ihr sowas hört, gerne auch an mich weitergeben. Können wir gerne auch dann hier im Wölferadio immer wieder vermelden. Finde ich eine sinnvolle Sache. Wölferadio Arena Live ist auch wieder im Einsatz am Samstag gegen Mainz. Da sind André und Jan vor Ort und werden durch die grün-weiße Brille kommentieren. Ja, wir sind dann hoffentlich auch wieder technisch gut aufgestellt, nachdem es ein paar kleine Aussetzer gegeben hat. Computerpanne in Anführungsstrichen im Spiel gegen Hoffenheim. Ja, so ist das dann manchmal, wenn die Technik mitspielt. An uns lag es nicht. Wir wollten gerne immer voll, wir geben immer Vollgas, wir wollen immer Vollgas geben, aber manchmal, ja, hat dann, weiß ich was, der Technikgott was dagegen oder so. Aber am Samstag gegen Mainz bin ich zuversichtlich, da läuft wieder alles normal. Also einschalten, wer es nicht zum Auswärtsspiel schafft, Wölfe Radio Arena live wieder ab 15.15 Uhr, dann mit den Informationen zum Spiel und rundum auch, ja, wie unsere Wölfe sich da schlagen in der Pfalz. Und damit sind wir durch. Wölfe Radio für diese Woche. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wer mag, kann auch gerne noch mal ins neue Format reinhören. Man of the Match heißt das, Spiel deines Lebens. Da hat der Tim Schulze erzählt, wie er VfL-Fan geworden ist. Schöne Geschichte, schönes Format, wie ich finde, wo ja wir alle eine gewisse Geschichte haben, wie wir zum VfL gekommen sind. Und das werde ich so in loser Folge dann hier auch gerne immer mal als ja Wolfsradio oder Wölferadio-Format dann auch immer wieder veröffentlichen. Wenn sich dann auch Fans gerne melden, können sie gerne tun und dann reden wir darüber. Ist ja eine sehr emotionale und schöne Geschichte und kann man sich immer auch gerne mal nebenbei anhören. Da ja gerne dann auch mal reinhören, Spotify, im Wolfsblog, bei iTunes, überall erhältlich, natürlich dann auch zum Download. Genauso wie diese Folge hier, die hoffentlich euch auch gefallen hat. Schreibt mir das wie immer gerne bei Facebook oder auch im Wolfsblog, wie ihr es gefunden habt. Anregungen, Feedback immer gerne gehört. Und dann sage ich, ne, was ich immer sage an dieser Stelle, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur der VfL.